Also, wir haben ein neues Buch. Das heißt Sophiechen und der Riese und ist von Roald Dahl. Das ist ein ganz berühmter Autor und er hat auch ziemlich viele Kindergeschichten geschrieben. In diesem Buch kommen folgende Personen vor: Menschen. Die Königin von England, Mary, die Kammerzofe der Königin, Mr. Tibbs, der Oberhofmeister, der Oberkommandierende der Landstreitkräfte, der Oberkommandierende der Luftstreitkräfte und natürlich Sophiechen, ein Waisenkind. Des Weiteren Riesen. Der Fleischfetzenfresser, der Knochenknacker, der Menschenpresser, der Kinderkauer, der Hackepeter, der Klumpenwürger, der Mädchenmanscher, der Blutschlucker, der Metzgerhetzer und natürlich der gute Riese Guri. Erstes Kapitel: Geisterstunde. Sophiechen konnte nicht einschlafen. Helles Mondlicht fiel schräg durch einen Spalt zwischen den Fenstervorhängen und schien direkt auf ihr Kopfkissen. Die anderen Kinder im Schlafsaal schliefen schon seit Stunden tief und fest. Sophiechen machte ihre Augen zu und lag ganz still da. Sie gab sich wirklich große Mühe, endlich einzuschlafen, aber es ging nicht. Der Mondstrahl war wie eine Schwertklinge aus Silber, die durch den Raum schnitt bis mitten auf ihr Gesicht. Im ganzen Haus herrschte tiefstes Schweigen. Kein Stimmengewirr drang von unten herauf und von oben war auch nichts zu hören, nicht ein einziger Schritt. Das Fenster hinter dem Vorhang stand weit offen, aber draußen auf der Straße war kein Mensch unterwegs. Nicht ein einziges Auto brummte vorüber. Es gab einfach überhaupt nichts zu hören, nicht einmal das allerleiseste Geräusch. So eine lautlose Stille hatte Sophiechen noch nie erlebt. Vielleicht, dachte sie, ist das jetzt die Geisterstunde, von der ich schon mal gehört habe. Die Geisterstunde hatte jemand ins Ohr geflüstert, dass eine bestimmte Zeit um Mitternacht, wenn alle Kinder und alle Erwachsenen ganz tief schlafen. Dann kommen alle die unheimlichen Wesen aus ihren Schlupfwinkeln hervor und bevölkern die Welt, als gehöre sie ihnen allein. Der Mondstrahl war inzwischen noch heller geworden auf Sophiechens Kopfkissen. Sie wollte aufstehen und den Spalt zwischen den Vorhängen zuziehen. Man wurde bestraft, wenn man nach dem Lichtausmachen noch außerhalb seines Bettes erwischt wurde. Es nützte dann gar nichts, wenn man sagte, ich muss mal aufs Klo. Diese Entschuldigung wurde einem einfach nicht geglaubt und man bekam seine Strafe trotzdem. Aber jetzt passte niemand mehr auf. Das wusste Sophiechen genau. Sie tastete mit der Hand nach ihrer Brille, die auf dem Stuhl neben ihrem Kopfende lag. Die Brille hatte ein Drahtgestell und sehr dicke Gläser. Ohne ihre Brille konnte Sophiechen fast gar nichts erkennen. Deswegen setzte sie sich auf, schlüpfte aus dem Bett und lief auf Zehenspitzen zum Fenster. Als sie bei den Vorhängen angekommen war, hielt Sophiechen inne. Sie hatte plötzlich wahnsinnige Lust, unter dem Vorhang durchzutauchen und aus dem Fenster zu schauen. Wie wohl die Welt da draußen aussah, wenn die Geisterstunde gekommen war? Sie strengte ihre Ohren an. Nichts. Alles lag totenstill da. Nun konnte sie ihre Neugier nicht länger beherrschen. Sie musste einfach nach draußen gucken. Ruckzuck duckte sie sich unter dem Vorhang durch und beugte sich aus dem Fenster. Im silbrigen Mondlicht kam ihr die Dorfstraße, die sie ganz genau kannte, völlig verwandelt vor. Die Häuser sahen schief und krumm aus wie die Häuschen in Märchenbüchern. Alles sah so bleich aus, so gespenstisch und milchig weiß. Auf der anderen Straßenseite konnte sie den Laden von Ellen Keller erkennen, wo man Sachen wie Knöpfe, Wolle und Gummiband kaufen konnte. Aber jetzt sah der Laden irgendwie komisch aus. Alles war so schummrig und so nebelschleierhaft da drüben. Sophiechen ließ ihre Blicke weiter und immer weiter die Straße hinunterwandern. Plötzlich bekam sie einen Riesenschreck. Da kam etwas auf der Straße, drüben, auf der anderen Seite, näher und näher. Etwas Schwarzes kam da immer näher, etwas Großes und Schwarzes, etwas sehr Großes, sehr Schwarzes und sehr Dünnes.